Briefwechsel zwischen Schiller und Humboldt, 35, Jena, den 29. November 1795. Ich habe noch allerlei Materien in Ihren vorigen Briefen zu beantworten, lieber Freund, und werde dies mit Gelegenheit nachholen. Heute zum Beispiel einiges Ihrer Anmerkungen über die Elegie betreffend. Ich will Ihnen nicht leugnen, dass ich mir auf dieses Stück auch am meisten zugut tue und vorzüglich in Rücksicht auf einige Erfahrungen, die ich unterdessen darüber machte, mir deucht, das sicherste empirische Kriterium von der wahren poetischen Güte eines Produkts dieses zu sein, dass es die Stimmung, worin es gefällt, nicht erst abwartet, sondern hervorbringt, also in jeder Gemütslage gefällt. Und das ist mir noch mit keinem meiner Stücke begegnet, außer mit diesem. Ich muß oft den Gedanken an das Reich der Schatten, die Götter Griechenlands, die Würde der Frauen und so fort fliehen. Auf die Elegie besinne ich mich immer mit Vergnügen und mit keinem müßigen, sondern wirklich schöpferischen, denn sie bewegt meine Seele zum Hervorbringen und Bilden. Der gleichförmige und ziemlich allgemein gute Eindruck dieses Gedichts auf die ungleichsten Gemüter ist ein zweiter Beweis. Personen sogar, deren Fantasie in den Bildern, die darin vorzüglich herrschen, keine Übung hat, wie zum Beispiel meine Schwiegermutter, sind auf eine ganz überraschende Weise davon bewegt worden. Herder, Goethe, Meyer, die Kalb, hier in Jena, Hederich, den Sie auch kennen, sind alle ganz ungewöhnlich davon ergriffen worden. Rechne ich Sie und Körner und Ihre Frau dazu, so bringe ich eine beinahe vollständige Repräsentation des Publikums heraus. Ich glaube deswegen, dass, wenn es in diesem Stücke an einem allgemeinen Beifall fehlt, bloß zufällige selbst in den Personen, die es ungerührt lässt, zufällige Ursachen daran schuld sind. Mein eigenes Dichtertalent hat sich, wie Sie gewiss gefunden haben werden, in diesem Gedichte erweitert. Noch in keinem ist der Gedanke selbst so poetisch gewesen und geblieben, in keinem hat das Gemüt so sehr als eine Kraft gewirkt. Ich werde deswegen noch alle mir mögliche Sorgfalt an die Vollendung desselben wenden und nicht nur Ihre Anmerkungen darüber nutzen, sondern auch auf Veranlassung derselben eine noch größere Strenge dagegen ausüben, als Sie bewiesen haben. An dem Ganzen ist nichts mehr zu ändern, es sei denn, dass einige Teile fasslicher verbunden, einiges besser unterschieden würde. Ihr Einwurf gegen zu frühe Einführung der Landstraße in dem Gemälde ist nicht ungegründet. Hier hat die Wirklichkeit der Idee vorgegriffen. Die Landstraße war einmal in der Szene, die meiner Fantasie sich empirisch eingedrückt hatte. Es wird mir Mühe kosten, die Landstraße nachher einzuführen, und doch muss ich die sinnlichen Gegenstände, an denen der Gedanke fortläuft, so sehr als möglich zu Rate zu halten suchen. Sie werden bemerkt haben, dass ich bis da, wo die Betrachtungen über die Korruption angehen, beinahe immer von einem äußern Objekt ausgehe. Bei der Korruption war es in der Natur der Sache, dass das Gemüt in sich selbst versinkt und die Einbildungskraft die ganzen Kosten des Gemäldes trägt. Ich gewann dadurch den großen Vorteil, dass nach einer so langen Zerstreuung, während der doch die Reise immer fortgeht, die Natur auf einmal als Wildnis dastehen kann. Vielleicht aber kann ich noch mehr, als ich getan, aus der sinnlichen Anschauung nehmen, so dass alle Spur eines Plans verschwindet, in dem die Wirkungen desselben noch fühlbar werden. Für den Versbau will ich noch so viel als möglich zu tun suchen. Ich bin hierin der roheste Empiriker, denn außer Moritz' kleiner Schrift über Prosodie erinnere ich mich auch gar nichts, selbst nicht auf Schulen, darüber gelesen zu haben. Besonders sind mir die Hexameter und Pentameter, die mich nie genug interessiert hatten, ganz fremd in Rücksicht auf Theorie und Kritik. Wenn wir wieder beisammen sind, werden Sie mich in dieser Sache schon zurechtweisen. Indessen glaube ich doch, dass die Empirie zuweilen gegen die Regel recht hat und dass dieses auch in diesem Gedicht manchmal der Fall war. So soll der Abschnitt, den Sie als ungewöhnlich tadeln, in mehreren der angeführten Verse eigentlich gar nicht gehört werden, weil dieses das Bild unterstützen hilft. In dem Vers zum Beispiel »Frei mit weithin verbreitetem Teppich empfängt mich die Wiese«, drückt das Silbenmaß selbst die Weite aus, auf der das Auge dahin geleitet und sich verliert. Den Hexameter siehe, da wimmeln von fröhlichem Leben etc. soll man ohne Abschnitt lesen, die wimmelnde Bewegung verstattet keinen Stillstand. Den Vers teilst du mit deiner Flur, lesen Sie anders als ich. Sie lesen mit deiner, welches freilich hart klingt. Freilich ist meine Skansionsart auf der andern Seite wieder schleppend. Herzlich gern hätte ich gerade herausgesagt. Teilst du mit deinem Gespann, wenn es nicht lächerlich gewesen wäre. Der Semihexameter, doch nur der Ruhm kam zurücke, klingt mir darum nicht hart, weil der starke Akzent auf Ruhm das kam gar nicht aufkommen lässt. Mir kommt vor, als könnte man es nicht nur entschuldigen, sondern sogar gutheißen, dass um gewissen Silben, auf denen ein Verstandesakzent liegt, eine größere prosodische Länge zu verschaffen, eine an sich nicht kurze Silbe neben ihnen kurz gemacht wird. Wenigstens muss das Ruhm in obigem Vers um so länger gelesen werden, je weniger das Kam kurz sein will, und dies ist es gerade, was der Sinn verlangt. Unter den drei Hiatus, die Sie bemerken, kann ich Ihnen nur die zwei ersten einräumen. Freude erfindet ist in meinem Ohr keiner, weil das E in Freude ein stummes, das andere ein scharfes ist. Einige Bemerkungen über den Hexameter in den Literaturbriefen, die ich kürzlich las und sehr gedacht finde, sollen mir künftig auch zum Leitfaden bei meinen Arbeiten in dieser Gattung dienen. Ob die Komposita, Wohllaut, Weinstock, Bergmann, Widerhall, Ölbaum etc. als Trochäen und Daktylen gebraucht werden können, auch wenn ein Vokal darauf folgt, möchte zu bezweifeln sein. Voss hat es sich niemals erlaubt, dafür ist Goethe desto freigebiger damit gewesen. In den Versen »Rückkehr für euch, Willkür vermischt« kann es gar nicht entschuldigt werden. Ferner wird ein Rigorist schwerlich verzeihen, des Gesetzes Gespenst, sowie noch weniger der Notwendigkeit heilige Macht in Natur und Schule. Goethe erlaubte sich dasselbe sogar einmal. Es ist am Anfang eines Hexameters endlos in der Elegie, Seite 74, das erste Mal als Trochäus gebraucht, ist auch nicht wohl zu gestatten. Ich werde setzen, endlos, unter mir seh ich, etc. Dass der ganze Hexameter zwischen den beiden endlos eingeschlossen wird, macht hier, wo das Unendliche vorgestellt wird, keine üble Wirkung. Es ist selbst etwas Ewiges, da es in seinen Anfang zurückläuft, auf die zu große Häufung der fatal klingenden Endsilbe. N. haben mich die Literaturbriefe aufmerksam gemacht. Ich werde deswegen im 11. Distichon der Elegie sowie im 24., 43. und 48. und andere zu helfen suchen. Denken Sie doch in einem müßigen Augenblicke darüber nach, was Sie im Versbau der Elegie noch etwa einem Streit unterworfen glauben, da Sie zu blöde und schamhaft sind, selber mit der Muse Kinder zu zeugen, so adoptieren oder erziehen Sie mir vielleicht die meinigen. Dafür sollen Sie auch die Vaterfreuden mit mir teilen, den 30. November. Ich komme nochmals auf die Elegie zurück. Mit der Elegie verglichen ist das Reich der Schatten bloß ein Lehrgedicht, wäre der Inhalt des Letztern so poetisch ausgeführt worden wie der Inhalt der Elegie, so wäre es in gewissem Sinn ein Maximum gewesen. Sehen Sie, lieber Freund, und das will ich versuchen, sobald ich Muße bekomme, an den Almanach des nächsten Jahres zu denken. Ich will eine Idylle schreiben, wie ich hier eine Elegie schrieb. Alle meine poetischen Kräfte spannen sich zu dieser Energie noch an. Das Ideal der Schönheit objektiv zu individualisieren und daraus eine Idylle in meinem Sinne zu bilden. Ich teile nämlich, wie Sie in meinen zwei neuesten Abhandlungen lesen werden, das ganze Feld der Poesie in die naive und in die sentimentalische. Die naive hat gar keine Unterarten in Rücksicht auf die Empfindungsweise, nämlich die sentimentalische hat ihrer drei: Satyre, Elegie, Idylle. Überdenken Sie in diesen paar Tagen diese Idee, deren Deduktion und Anwendung der Inhalt meiner beiden Aufsätze ist. In der sentimentalischen Dichtkunst und aus dieser heraus kann ich nicht, ist die Idylle das Höchste, aber auch das schwierigste Problem. Es wird nämlich aufgegeben, ohne Beihilfe des Pathos einen hohen, ja den höchsten poetischen Effekt hervorzubringen. Mein Reich der Schatten enthält dazu nur die Regeln. Ihre Befolgung in einem einzelnen Falle würde die Idylle, von der ich rede, erzeugen. Ich habe ernstlich im Sinn, da fortzufahren, wo das Reich der Schatten aufhört, aber darstellend und nicht lehrend. Herkules ist in den Olymp eingetreten, hier endigt letzteres Gedicht. Die Vermählung des Herkules mit der Hebe würde der Inhalt meiner Idylle sein. Über diesen Stoff hinaus gibt es keinen mehr für den Poeten, denn dieser darf die menschliche Natur nicht verlassen und eben von diesem Übertritt des Menschen in den Gott würde diese Idylle handeln. Die Hauptfiguren wären zwar schon Götter, aber durch Herkules kann ich sie noch an die Menschheit anknüpfen und eine Bewegung in das Gemälde bringen. Gelänge mir dieses Unternehmen, so hoffte ich dadurch, mit der sentimentalischen Poesie über die Naive selbst triumphiert zu haben. Eine solche Idylle würde eigentlich das Gegenstück der Hohen Komödie sein und sie auf einer Seite in der Form ganz nahe berühren, indem sie auf der andern und im Stoff das direkte Gegenteil davon wäre. Die Komödie schließt nämlich gleichfalls alles Pathos aus, aber ihr Stoff ist die Wirklichkeit. Der Stoff dieser Idylle ist das Ideal. Die Komödie ist dasjenige in der Satyre, was das Produkt Questionis in der Idylle. Diese als ein eigenes sentimentalisches Geschlecht betrachtet sein würde. Zeigte es sich, dass eine solche Behandlung der Idylle unausführbar wäre, dass sich das Ideal nicht individualisieren ließe, so würde die Komödie das höchste poetische Werk sein, für welches ich sie immer gehalten habe, bis ich anfing, an die Möglichkeit einer solchen Idylle zu glauben. Denken Sie sich aber den Genuss, lieber Freund, in einer poetischen Darstellung alles Sterbliche ausgelöscht, lauter Licht, lauter Freiheit, lauter Vermögen, keinen Schatten, keine Schranke, nichts von dem allem mehr zu sehen. Mir schwindelt ordentlich, wenn ich an dieser Aufgabe, wenn ich an die Möglichkeit ihrer Auflösung denke. Eine Szene im Olymp darzustellen, welcher höchste aller Genüsse. Ich verzweifle nicht ganz daran, wenn mein Gemüt nur erst ganz frei und von allem Unrat der Wirklichkeit recht rein gewaschen ist. Ich nehme dann meine ganze Kraft und den ganzen ätherischen Teil meiner Natur noch auf einmal zusammen, wenn er auch bei dieser Gelegenheit rein sollte aufgebraucht werden. Fragen Sie mich aber nach nichts, ich habe bloß noch ganz schwankende Bilder davon und nur hier und da einzelne Züge. Ein langes Studieren und Streben muss mich erst lehren, ob etwas Festes, Plastisches daraus werden kann. Noch etwas, das Reich der Schatten betreffend, das Sie mir neulich schrieben, auch in Berlin, halte man dieses Gedicht allgemein für eine Darstellung des Totenreichs, so bin ich auf den Gedanken geraten, ob man nicht von diesen schiefen Auslegungen Veranlassung nehmen könnte, ein paar Worte dieses Gedicht betreffend ins Publikum hineinzusprechen, nicht nur der Horen wegen, auch zu besserer Vorbereitung dessen, was noch theoretisch und praktisch sich künftig daran anreihen wird, wünschte ich, dass der Inhalt dieses Gedichts dem Publikum könnte fasslich und wichtig gemacht werden. Vielleicht wäre es für Sie keine unangenehme Beschäftigung, in einem Aufsatz für Gens etwas darüber zu sagen. Sie fingen damit an, sich über die kurrenten Auslegungen zu verwundern und zögen dann die rechte Auslegung auf eine natürliche Art aus dem Gedichte selbst heraus. Es verstände sich, dass man bloß die Sache ruhig vortrüge und alle Anpreisung, alles Panegyrische unterbliebe. Nach meiner Idee müsste es ungefähr so geschrieben sein, dass ein verständiger Leser sich nicht zu verwundern hätte, wenn er erführe, dass ich selbst der Verfasser sei. Es würde zum Beispiel nichts schaden, wenn der Inhalt einer jeden Strophe ordentlich in vernehmlicher Prosa ausgesprochen wurde. Ich selbst könnte dann von einer solchen honetten Motion Veranlassung nehmen, in den Horen ein Wort über das Gedicht zu sagen. Überlegen Sie diesen Gedanken, lieber Freund, überlegen Sie aber auch zugleich, dass es ein bloßer Einfall ist, wenn Sie auch nur die geringste Abneigung dagegen verspüren sollten. Abends, den 30. Eben erhalte ich die einzelnen abgedruckten Bogen vom Naiven, aber unglücklicherweise hat Cotta den Bogen, wo der Anfang steht, mitzuschicken vergessen. Für Sie indes ist das Übrige vor der Hand genug und ohnehin fehlt nichts von demjenigen, was sich auf den zweiten Aufsatz über die sentimentalischen Dichter bezieht. Ich sende Ihnen also sowohl diesen Aufsatz als jene Bogen und wünsche beiden eine gute Aufnahme. Heute über 8 Tage ist das 11. Stück sicher in Ihren Händen. Jene Bogen können Sie behalten, aber das Manuskript senden Sie gelegentlich zurück. Haben Sie noch die Güte, mir Goethens neue Schriften mit Ausschließung Meisters bei Ungern auszunehmen, bloß auf ordinärem Papier und broschiert an mich zu senden? Den für Sie bestimmten 3. Band Meisters hat Goethe, weil Sie schon ein Exemplar hätten, wieder bei mir abholen lassen. Sie fragten mich neulich, ob Fichte an einem hier herauskommenden Magazin arbeite. Ich habe weder von dem Buche noch von einem Anteil, den er daran hätte, gehört. Adieu, liebster Freund. Lolo grüßt Sie und die gute Caroline, sowie auch ich herzlich. Mein Brief ist diesmal lang geworden, weil ich mir dieser Tage eine Pause in der Arbeit gönnte und dem Andenken an Sie mehr widmen konnte. Adieu, SCH. Postskriptum. Noch eine Anfrage, lieber Freund. Ich bin dieser Tage über die lateinischen Poeten geraten, die ich, womöglich diesen Winter, meiner nächtlichen Romanenlektüre substituieren werde. Mit Juvenal, der mich gerade jetzt am meisten interessierte, machte ich den Anfang, und ich muss sagen, mit unerwartet großem Genuss, so daß ich recht brenne, fortzufahren. Aber manches, besonders von dem, was sich auf das gemeine Leben und auf historische Züge bezieht, hält mich doch auf. Ich habe mein Latein mehr aus einer edleren Welt und zu wenig aus Schriften, die von dem gewöhnlichen Leben handeln, geschöpft. Daher es zu einer solchen Lektüre nicht recht zureichen will. Wissen Sie mir keine erträglichen französischen oder besser deutschen Übersetzungen von Juvenal, Persius und Plautus zu empfehlen? Denn gerade diese drei Herren machen mir fremden Beistand nötig. Mit Martial wird mich Ramler schon bekannt machen, so wie Wieland mit den horazischen Episteln. Was meinen Sie, lieber? Kann ich jetzt wohl etwas Besseres tun als mich, da mir fast aller Zufluss von Ideen durch Lektüre neuerer Schriften, wozu ich schlechterdings keine Neigung habe, und durch einen geistreichen Umgang vor der Hand abgeschnitten ist, und ich zugleich meinem Geiste die rechte Disposition zum poetischen Empfangen und Bilden geben muß, mit der ruhigen Vernunft und der schönen Natur der Alten zu umgeben und im eigentlichen Sinn unter diesen Leuten zu leben. Das ist mein ernstlicher Vorsatz, und um ihn auszuführen, habe ich nunmehr auch allen spekulativen Arbeiten und Lesereien, obgleich mir darin noch so viel zu tun übrig wäre, auf unbestimmte Zeit entsagt. Was ich lese, soll aus der alten Welt, was ich arbeite, soll Darstellung sein.